Für die Geschichte der Völker kommen die Mitglieder der Roten Schottenlogen in Betracht, die in das öffentliche Leben der Völker als Werkzeuge der ihnen übergeordneten schwarzen oder geheimen Logen oder unmittelbar der unsichtbaren Väter eingreifen, je nachdem selbst handelnd, hemmend oder verwirrend oder mittelbar durch vergewaltigte, in Schuld verstrickte oder betörte Profane, aber in jedem Fall, um die Ziele des jüdischen Volkes verwirklichen zu helfen. Dahin leiten sie auch die Johanneslogen und beaufsichtigen, beeinflussen und bespitzeln die Brüder niederer Grade, damit sie in gleicher Zielrichtung arbeiten. Ob sie dabei bewusst oder auch aus freimaurerischer Suggestion heraus tätig sind, ist für die profane Welt gleich. Das Wesen der Hochgrade und ihrer politischen Absichten versinnbildlichen sich am besten durch die Schilderung der Aufnahme in eine schwarze, unsichtbare Loge, wie sie uns auch Hephata beschreibt, die nach derselben Quelle von den Schottenlogen unmittelbar zu den unsichtbaren Vätern führt. Hephata leitet sie mit der bei den Hochgradbrüdern üblichen Floskel ein, die ihn vor der Rache schützen soll, und schreibt dann, Zitat, »In einem Gewölbe, welches schwarz ausgeschlagen, mit Totenköpfen und Gerippen behangen oder verziert war, stand rechts und links ein Tisch. Auf dem rechts stehenden Tische stand ein Kruzifix, um welches eine Bibel, ein Koran und ein Talmud lagen. Über dem Tische las man in einem transparenten Felde, in allem Wahrheit. Der Tisch zur Linken trug Pistolen, Degen und Giftpulver. Die Anschrift war, in der Hand des Weisen die letzten Heilmittel für Leib und Seele. Bei der Aufnahme unterzeichnete der Kandidat seinen Namen mit Blut und niemanden des Bundes, keines seiner Mitglieder lernte er kennen. Die Loge war matt von einer düsteren Lampe erleuchtet und die Anwesenden erblickte der Kandidaten nur wie in einem Nebel. Sie hatten lange schwarze Mäntel an und jeder von ihnen trug einen Dolch auf der Brust und hatte die rechte im Busen verborgen. Am Ende des Kreises saß ein Mann, vor welchem die Ordensglieder knieten, von denen der erste mit einer Krone, der andere mit einer Prälatentracht geschmückt war. Der dritte aber war in stählernem Harnisch, über welchem eine Löwenhaut hing. Zu diesem Knienden sagte der Mann im Mantel, »Ihr habt euren Lohn empfangen, geht und bessert euch«, worauf sie aufstanden, sich demütig tief beugten und dann entfernten. Zitat Ende. Hierauf wurden dem Kandidaten schöne Lehren über die Menschlichkeit gegeben. Dann wird fortgefahren, Zitat, nachdem der Aufzunehmende diese sauberen Lehren, die zuweilen noch verpestet wurden durch abnorme Zusätze, empfangen hatte, betäubte man ihn durch narkotische Dünste. Aus der Narkose erwachend liegt er in seinem Bett. Zitat Ende. Mit jüdischem Zynismus wurde hier das Geheimnis der Freimaurerei und die verbrecherischen Wege zur Verwirklichung ihrer Ziele in dem Ritual festgelegt. Der rechtsstehende Tisch sagt mit aller Deutlichkeit, dass, was heute die Christgläubigen, Nichtjuden, noch immer nicht glauben wollen, Christentum und Mohammedismus sind dem Juden jüdische Konfessionen und haben als solche die Aufgabe, die in der Tora und dem Talmud unverhüllte Wahrheit dem Goy in verschleierter Form aufzudrängen. Darum die Worte, in allem ist die Wahrheit. Deshalb ist auch das letzte Ziel, alle jüdischen Konfessionen wieder in einer einzigen jüdischen Religion, in der liberalen katholischen Kirche, zu vereinigen, wie dies auch die alten Pflichten des Jahres 1723 schon deutlich ankündigen. Der Tisch zur Linken kündet, dass Kriege und Morde aller Art der Weg und das Gift, Kampf und Mordwaffen die Mittel sind, die Talmud-Wahrheiten und die grausame, blutrünstige Herrschaft der Juden über alle Völker der Erde zu verwirklichen. Der Weise, der für diese Endziele mordet und morden lässt, ist ein Wohltäter und Befreier, und diejenigen, die durch Pistole, Degen und Gift umgebracht werden, werden nach den hohnvollen Worten an Leib und Seele geheilt. Die drei Gestalten vor dem schwarzen Vater sind König, Priester und Krieger. Sie haben ahnungslos in dem vergangenen Jahrtausend der geheimen Judenherrschaft dem Juden gedient und werden nun, nachdem sie diesen Zweck erfüllt und die Judenherrschaft sichtbar gegründet haben, hohnvoll entlassen, das heißt vernichtet. was die Johannesloge noch teilweise verhüllt, was in den Schottengraben nur schrittweise deutlicher enthüllt wird, ist hier, in dieser schwarzen Loge, offen kundgetan. Es wird sich jedem Leser bildhaft und unauslöschlich einprägen müssen, um den Inhalt dieser Schrift voll in sich aufzunehmen. Die Menschlichkeitslehren der unsichtbaren Väter werden selbst in den bis in die schwarzen Logen vorgedrungenen Schottenbrüdern noch nicht einmal überall ohne die letzte Enthüllung gegeben. Narkotische Dünste haben den Maurer in der Loge betäubt, der Wille wurde ihm genommen, willensgelähmt wird er der profanen Welt zurückgegeben als ein willenloses Werkzeug in der Hand der Oberen. Narkotischen Dünsten vergleichbar wirken die Suggestionen auf alle Maurer und dringen aus den Freimaurerlogen und anderen Logen, wie sie auch heißen mögen, ins Volk und nehmen ihm das klare Denken. Sie durchdringen seine arteigene Kultur und formen die gesamte öffentliche Meinung. Die öffentliche Meinung wird in den Parteien und Vereinen durch die Presse, auch durch die aus den Logen ausstrahlenden Gerüchte mit allen kulturellen und zivilisierten Mitteln zielbewusst im Sinne der Judenherrschaft geleitet und beeinflusst. Hochgradbruder Köthner, der die Judaisierung auch der altpreußischen Großlogen und ihr Wirken für das jüdische Volk in seinen vielen Schriften beteuert hat, sagt in seiner Schrift »Das letzte Geheimnis«, Zitat, »Die Anschauungen wie die Stimmungen des überwiegenden Teiles der Bevölkerung jedes Landes sind stets durch geheime Weisungen und Parolen entscheidend beeinflusst worden, welche die Freimaurer des betreffenden Landes von ihren Oberen empfingen.« Zitat Ende. Klar ist hier die politische Suggestivarbeit der Freimaurer an dem gesamten Volke zugegeben. Eine Suggestivbearbeitung, die natürlich innerhalb der Freimaurerlogen aller Grade und Stufen noch weit in verstärktem Maße geübt wird. Um die Willenslähmung zu vollenden, die schon durch die langjährige Suggestivbearbeitung vorgeschritten ist, wird der Okkultismus gelehrt, auf dessen kabbalistischen Ursprung und hohe Bedeutung für das Gelingen des Werks der unsichtbaren Väter nicht genug hingewiesen werden kann. So sehr auch der gesunde Deutsche sich gegen die Annahme sträubt, dass der stumpfsinnige Aberwitz überhaupt ernst genommen wird, muss er erkennen lernen, dass der Aberglaube die wichtigste Stütze Judas ist. Hier muss der Hinweis auf die Worte Karl Heises genügen, Anmerkung des Verfassers, die große Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln hat Karl Heise besonders ihren Brüdern empfohlen, die anderen Großlogen in Deutschland schweigen ihn tot. Weiter im Text. Zitat, denn es ist und bleibt Tatsache, dass die ganze Kriegspolitik des Weltkrieges aus den Geheimwirken bestimmter okkulter Logenkreise hervorgegangen ist, die sich, um desto sicherer aus dem Hintergrunde wirken zu können, in geschicktester Weise Freimaurerlogen und zahlreicher profaner Gesellschaften bedienten und noch bedienen. Zitat Ende.